Life on Dex Hard Decade. Was soll ich tun? Es geht so. Dort liegt ein kleines Mädchen, ihr Gesicht vor Schmerz verzerrt. Dort liegt ein kleines Mädchen, das sich scheinbar stark gewehrt. Dort liegt ein kleines Mädchen, ihr Gleichen ist zerrissen. Dort liegt ein kleines Mädchen, wer wird sie wohl vermissen? Dort liegt ein kleines Mädchen, das so unschuldig war. Dort liegt ein kleines Mädchen, denkt einmal drüber nach. Dort liegt ein kleines Mädchen. Dort liegt ein kleines Mädchen. Dort liegt ein kleines Mädchen. kommt. Jetzt kommt. Mit Sarah ist es jetzt vorbei. Aber ich habe eine neue. Sie heißt Carmen. Sarah ist es jetzt vorbei. Aber ich habe eine neue. Sie heißt Carmen.